1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute gibt's bei uns eine freie und offene Themenrunde. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Die übliche und kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Thomas. Thomas ist 36 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo Domian. Um was geht's bei dir, Thomas? Ja, bei mir ist das Thema, meine Mama ist heute Morgen um 8 Uhr an Lungenkrebs gestorben. Oh, das tut mir sehr leid. Heute Morgen um 8 Uhr. Ja, und ich komme da eigentlich jetzt gar nicht mit klar, weil wir waren gestern, also ich habe gestern Morgen schon eine Nachricht gekriegt, dass Mama im Sterben liegt. Und ja, dann bin ich zum Krankenhaus mit meiner Freundin, da war meine Tante, meine ganzen Geschwister, also meine ganze Verwandtschaft eigentlich. Und ja, die lag dann da schon, hat schon Schmerzmittel gekriegt und so. Und auf jeden Fall habe ich dann ihre Hand gehalten. Da war ich eine halbe Stunde war ich bei meiner Mutter mit meiner Freundin. Und dann ist meine Tante halt auf die Idee gekommen, dass wir erstmal alle rausgehen sollten. Meine Freundin sollte rausgehen und von meinem Bruder die Freundin. Ja, und auf jeden Fall bin ich dann runtergegangen zu meiner Freundin. Dann ist sie wieder mit hochgegangen und da war auch schon der Arzt drin. Und dann sagte der Arzt nur, ob da jemand wohl die Nacht überbleiben könnte. Und dann sagte meine Freundin so zu dem Arzt, ja, wir. Und dann sagte meine Tante auf einmal, nee, das geht nicht, weil meine anderen beiden Geschwister da sind, also die Sonja und die Stefanie. Ja, und die haben sich aber ein halbes Jahr oder so, haben die sich bei meiner Mama gar nicht mehr sehen lassen und so. Die Familie war auch ein bisschen durcheinander. Das heißt, da war ein Streit am Sterbebett. Ja, also ich bin da rausgegangen, ich habe zu meiner Tante gesagt, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Und dann hat meine Freundin nur noch gesagt, das ist ja hier wohl das Allerletzte, was hier abgeht. Und dann habe ich den Lebensgefährte von meiner Mama, der war 16 Jahre für meine Mama da, der hatte einen Schlaganfall. Den habe ich dann gestern auch angerufen, den haben sie auch nicht Bescheid gesagt. Dann bin ich mit ihnen da mit Taxi hingefahren, ja, und die haben den da behandelt wie den letzten Dreck. Also die haben nicht mit dem geredet, gar nichts. Dieses, was du jetzt erzählst, war das, das war gestern Morgen. Das war gestern Morgen. Heute Morgen. Wer ist denn dann über Nacht da geblieben? Ja, meine beiden Geschwister, also Sonja und Stefanie, die sich da ein halbes Jahr nicht gemeldet haben. Und nochmal gefragt, diese Streiterei, von der du gerade gesprochen hast, die wurde ausgefochten in dem Krankenbett, in dem Krankenzimmer. Ja, am Krankenbett, ja. Das heißt, deine Mutter, sofern sie noch Bewusstsein war, hat das mitbekommen. Ja, also ich habe ich habe ihre Hand gehalten und ich meine, die hätte ab und zu mal so zugedrückt und ich habe auch gesagt, Mama, hier ist jetzt der Hans-Jürgen ist da, der Michael ist da, der hat immer, Mama hat immer Mickey Mouse zu ihm gesagt, wenn Mama irgendwie stolz auf ihn war oder ne, war gut drauf, ja, und Michael hat dann auch die Hand gehalten, mein Bruder hat es nicht ausgehalten, der ist dann auch abgehauen, er hatte die Tränen in den Augen und sagte, ich halte das nicht mehr aus. Aber sie hat die Augen hat sie nicht aufgemacht. Nee. Glaubst du denn, dass sie immer wieder mal in die Bewusstlosigkeit gefallen ist oder wie kann man das beschreiben? Ja, ich glaube es wohl. Also meine Tante, da war, wo der Arzt da reingekommen ist, da hat der Arzt gesagt, hat die denn irgendwie Schmerzen, war die am Zucken und sowas, ja, und da sagt dann meine Tante, ja, das hat sie gemacht und so. Und meine Tante hat sofort gesagt, ja, und wenn das so ist, dann müsste sie sofort wieder Tropfen oder Schmerztabletten kriegen. Ja, und das Allerschlimmste war, meine Schwester sagt dann zu mir, ja, um die Beerdigung müssen wir uns auch noch kümmern. Hallo? Gestern? Ja, gestern direkt am Sterbebett. Boah, ist das unangenehm. Das ist mir schon unangenehm, wenn ich das höre. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich war die ganze Zeit für sie da. Ich hab dabei meine Geschwister angerufen. Ich habe meine Tante, meine Mutter wollte nie zum Arzt gehen. Und Wie war das denn heute Morgen? Sie ist um 8 Uhr gestorben, sagst du. Ja, da warst du denn nicht da? Nee, ich war heute Morgen erst noch bei meinem Hausarzt und habe mir erst mal krank schreiben müssen, weil ich da nicht mit klarkomme. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt und dann habe ich über Facebook die Mitteilung gekriegt, dass Mama das geschafft hat um 8 Uhr. Über Facebook hast du die? Ja, über Facebook, ja. Wieso über Facebook? Ja, weil sie angeblich meine Telefonnummer nicht hatten, aber meine Tante hat meine Telefonnummer und der Zettel mit meiner Nummer, der lag beim Krankenhaus auf dem Tisch, lag meine Nummer, also hätten sie mich auch anrufen können. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mhm. Wieso hast du dich da eigentlich von denen bestimmen lassen? Warum bist du nicht, hast du nicht darauf bestanden, dass du auch dann über die Nacht da bleibst? Ja, ich weiß es selber nicht. Also dafür kann ich mich ja jetzt auch im Arsch treten. Mhm. Ich habe das heute Morgen meinem Hausarzt erzählt und mein Hausarzt hat gesagt, das gibt's auch wohl nicht. Was bildet die sich eigentlich ein? Und ich bin jetzt richtig stinkend sauer auf meine Tante und sowas. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Sehr gut. Ja, meine Mama, die war immer für mich da. Ich war immer für meine Mama da und ich konnte da jede Zeit, wenn sie was hatte, war ich jede Zeit da und sie war auch jede Zeit für mich da. Ja. Wie lange war sie jetzt schwer erkrankt? Also vor 14 Tagen bin ich mit ihr zum Krankenhaus, also zum Hausarzt und der Hausarzt hat sofort gesagt, die hat ja nur noch 40 Kilo gewogen. Ach, man hat das erst vor 14 Tagen diagnostiziert, dass sie Lungenkrebs hat? Ja, sie ist in Krankenhaus reingekommen und da haben sie gesagt, sie hat eine Lungenentzündung und dann haben sie nochmal untersucht und dann haben sie zu ihr gesagt, dass sie Lungenkrebs hat und schon gestreut und dass sie die Chemo machen wollen. Und dann hat sie eine Chemo, zwei Chemos hat sie gekriegt, also am Montag und am Dienstag hat sie die letzte gekriegt. Wie oft hast du deine Mutter jetzt in den 2 Wochen im Krankenhaus besucht? Ja, ich war fast jeden Tag. Also ich konnte da aber auch nicht so lange bleiben, weil die tat mir so leid und ich konnte da nichts machen und die konnte ja auch nicht mehr laufen und die war immer nur am Husten und War für deine Mutter klar, dass sie letztendlich unheilbar krank war? Ja, also die hat gesagt, sie sagte, sie kommt auf jeden Fall nicht mehr zurück nach den Hans-Jürgen und wie ist sie damit umgegangen, dass sie dann wahrscheinlich bald sterben musste, so war ihr das ja dann wohl klar? Ja, also sie sagte ja, wenn sie die Chemo kriegt, sagte, dann fallen mir ein paar Haare aus, dann lebe ich vielleicht noch ein paar Jahre und sagte, wenn ich keine Haare mehr. Die Hoffnung war schon da, dass sie noch ein paar Jahre lebt. Ja. Wann hast du mit deiner Mutter jetzt das letzte Mal gesprochen? Das war am Dienstag. Da habe ich da, ja, Moment. Ja, Dienstag war das. Dienstag. Wo ich mit Mama, ja, Dienstag. Da habe ich sie nochmal angerufen. So, jetzt ist das ja alles ganz schrecklich. Du hast deine Mutter verloren, du hast sie recht schnell verloren, weil ihr vorher gar nicht wusstet, dass sie so krank ist. Und dann auch noch diese furchtbar, fürchterliche Szene da im Sterbezimmer mit den Verwandten, das ist ja ganz grauenhaft. Wie ist denn dein Verhältnis zu diesen Verwandten, mit denen du dich da bekommen hast? Wie war das Verhältnis? Da ist gar nichts mehr. Also ich will mit denen auch nichts mehr zu tun haben. Also nee, das ist mir klar, dass du jetzt nichts mehr. Aber wie war es vorher? Ja, auch scheiße. Mit allen? Ja. Auch mit der Tante? Ja, auch. Also das ist eigentlich nicht so, wo meine Mutter noch richtig fit war oder so, da ging das. Aber meine Tante, die hat mir auch Vorwürfe bei den Anziehungen gemacht und hat gesagt, ja, ich würde da hinfahren zu ihnen und würde mich den ganzen Tag da vollsaufen. Wir beide würden uns den Kopf vollsaufen und das geht gar nicht. So, jetzt ist das ist jetzt schon völlig, völlig schief und furchtbar gelaufen. Jetzt ist das nächste, nämlich die Beerdigung und die Beerdigungsfeier. Wie planst du dich denn da zu verhalten? Ja, das weiß ich nicht. Wer hat das denn jetzt in die Hand genommen, die Beerdigung? Ja, meine Schwester. Und die haben heute bei den Lebensgefährten angerufen. Ich war ja heute den ganzen Tag da und dann haben sie auf jeden Fall gesagt, die wird verbrannt. Man hat Michael nicht gefragt, mein Bruder nicht gefragt, man hat mich nicht gefragt. Und mein Vater liegt auf dem gleichen Friedhof, aber die wollen Mama nicht damit beerdigen, in dem Familiengrab da oder in dem Dings, weil das zu teuer wäre und so. Und die kriegt jetzt ein Urngrab, das wäre billiger, da bräuchte man die Pflege auch nicht so machen. Ja, das ist heftig. Das ist wirklich schlimm. Das ist unfassbar schlimm, wenn dann auch noch die Familie so über Kreuz ist und man sich nicht versteht, ist das sehr schlimm. Ja, und morgen früh treffe ich mich mit dem Bestattungsinstitut am Rathaus. Er will das Standesbuch haben und ich weiß nicht weiter, ehrlich nicht. Und ich habe Angst, dass ich wieder anfange zu saufen. Ich bin jetzt fünf Wochen bin ich trocken. Ach so, ein großes Problem ist da wirklich im Hintergrund bei dir auch, dass du alkoholgefährdet bist und alkoholkrank bist. Ja, und das habe ich ja meiner Mama auch versprochen, dass ich nichts mehr trinke und. So, das heißt, jetzt geht es darum, dass du morgen da das Buch abgeben musst. Ja, weil die wird morgen vom Krankenhaus wird die abgeholt. Ja, und deine Schwester, was macht die morgen? Ja, das weiß ich nicht. Warum musst du das Buch abgeben und nicht die Schwester? Weil das Buch bei den Lebensgefährten liegt und die holen den. Dann könnte sie das ja. Wieso ist das jetzt deine Aufgabe, wenn die dich sonst ganz ausgeschlossen haben? Das meine ich. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Das ist es Meinst du ja nicht, dass du jetzt in Anbetracht der traurigen Situation doch mal deine Schwester anrufen solltest und oder könntest und du vorschlägst, dass man sich friedlich jetzt einigt, das für alle gut zu gestalten? Ja, das könnt ihr mal probieren. Ja, dann versuch es doch. Dann hast du wenigstens den Versuch gemacht, wenn sie dann abblockt, dann kannst du dir immer hinterher noch sagen, ich hab's zumindest versucht. Ich würde jetzt an deiner Stelle nicht auf Aggressionen gehen und auf Konfrontationen. Dafür ist alles zu traurig. Versuch doch noch ein Gespräch zu führen oder auch mit deiner Tante. Ich weiß nicht, wie die Situation ist, aber versuch erstmal noch ein paar Gespräche zu führen, dass ihr euch irgendwie gütlich einigt. Denn es gibt ja nichts Furchtbares als eine Beerdigung, wo die Verwandtschaft dann im Zank da sitzt und im Streit. Ja, und das hat mein Bruder auch gesagt. Er sagte, er weiß nicht, was, er hat auch Angst, dass er auf der Beerdigung irgendwie was Falsches sagt oder so. Und da müsst ihr euch zusammenreißen. Also redet erstmal vorab miteinander. Wegen deiner Alkoholgeschichte möchte ich, dass wir dich jetzt nochmal anrufen. Ja. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, wenn du da selbst so angeschlagen bist, dass du nicht rückfällig wirst. Ja, das ist nett. Ich bitte dich aufzulegen, Thomas, und du wirst von Claudia zurückgerufen, okay? Ja, danke. Dann wünsche ich viel Kraft und alles Gute für die nächste Zeit. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. So, und hier ist Michael. Michael ist 48. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Jürgen. Michael, über was reden wir? Wir reden über den neuen Papst. Na, da bin ich aber gespannt. Ich hatte ja gestern schon zu euch gesagt, dass wir heute ein bisschen darüber reden könnten und auch sollten. Ganz genau, deswegen rufe ich heute auch an. Ich habe das gestern ja gehört. Genau, ja. Erzähl mal, wie findest du ihn? Vom allerersten Eindruck her sehr, sehr hoffnungsvoll. Bist du Katholik? Ich war Katholik. Ich war 42 Jahre lang katholisch. Ja. Bin evangelisch geworden, weil ich irgendwann die Option für mich nochmal offen lassen wollte, eine Frau vor unserem Herrgott die Ehe zu versprechen. Ich bin geschieden und Ach so. Bin aber, ja, ich sag mal, ich bin katholisch oder evangelisch. Mhm. Also irgendwo so in der Mitte, bei den einen noch nicht ganz weg, bei den anderen noch nicht angekommen. Könnte es sein, rein theoretisch, mal abgesehen von der Ehelichung, wobei das ja ein großes Problem ist, dass du, wenn der Papst so richtig nach deinem Geschmack wird in den nächsten Monaten oder Jahren, dass du wieder zurückgehst in die katholische Kirche? Wenn es die Möglichkeit gibt, ja. Ich weiß gar nicht, gibt es die Möglichkeit, wenn man einmal ausgetreten ist, dürfte man da wieder eintreten? Naja, das Problem ist ja, dass ich geschieden bin. Ah, ich bin ja ein Sünder, ein Ehebrecher. Ich verstehe, du bist geschieden und wieder jetzt liiert. Ich bin verheiratet seit 4 Jahren und bin aber trotzdem alledem am Geschehen der katholischen Kirche gerne mit dabei. Mhm. Und habe das natürlich auch mit ganz, ganz viel Spannung erwartet, was da so als neuer Papst kommen wird, nachdem ja die für mich größte Enttäuschung Ratzinger abgetreten ist. Was hat dir denn jetzt besonders gut gestern oder auch heute an dem neuen Papst gefallen? Also sehr sympathisch finde ich an ihm erstmal die Namenswahl Franziskus, weil Franz von Assisi für mich ein unheimlich großes Vorbild auch ist. Man muss hinzu sagen, dass es ein Bettelmönch war, der die Armut zu seinem Lebensinhalt gemacht hat und der alle Besitztümer abgelehnt hat. Richtig, und aber aus dem reichen Elternhaus stammt. Ja, das macht ihn dann noch glaubwürdiger. Das ist eben die Sache dabei. Und wenn man dann sieht, das Leben als Jesuit, der also wirklich der Kardinal der Armen in Argentinien war und dem ganzen Pomp, dem ganzen Spuk immer wieder sagt hat, das finde ich eigentlich faszinierend, das finde ich bezeichnend. Mhm. Und das ist gleichwohl auch meine Hoffnung, die ich habe, dass also endlich die katholische Kirche sich mal wieder darauf besinnt, dass Jesus Christus auch arm war, dass er nicht in einem Nobelhospital geboren wurde und dass sein Leben von Armut gezeichnet war. Und dass war. Jesus Christus nicht mit einem 600er Mercedes rumgefahren ist. Ich wollte gerade sagen, also er war weder im 600er Mercedes noch sonst irgendwas. Ja. Im Gegenteil, wir wissen ja alle, dass er so den Händler aus dem Tempel rausgejagt hat und die Zöllner. Das war heute, ich fand das heute auch ganz sympathisch, dass er mit einem VW durch Rom gefahren ist, der neue Papst, nicht mit der Papstlimousine, und zu seiner Herberge gefahren ist, in der er untergekommen war noch als Kardinal, und hat seine Rechnung bezahlt. Das ist ja schon äußerst ungewöhnlich. Das hat wahrscheinlich noch nie ein Papst in 2000 Jahren gemacht, sowas. Das macht ihn für mich aber so authentisch, so glaubwürdig. So, das finde ich auch. Ich finde auch, dass der erste Eindruck ist gut, und er war sympathisch, als er ans Fenster getreten ist gestern und hat erstmal guten Abend, liebe Schwestern und Brüder, gesagt. Aber ganz sympathisches Buonasera und genau. Ich weiß nicht, ob der Mann, das fand ich auch gut. Also ich hatte so den Eindruck, er wusste eigentlich noch gar nicht, was ihm widerfahren ist. Und das finde ich so schön. Also das war nicht aufgesetzt, das war grundlegend ehrlich. Nun sind wir erstmal so von den ersten Eindrücken begeistert oder gut, positiv beeindruckt. Nur heißt das ja noch gar nichts. Entscheidend ist ja, was hinten rauskommt. Und an den Taten sollt ihr sie erkennen, ne? Steht ja in der Bibel. Jetzt müssen wir mal gucken, wie er sich in den nächsten Monaten positioniert. Ich habe ganz viel Angst, muss ich ehrlich sagen. Als ich vorher noch einen Videotext geguckt habe, was auch die Basis, die Leinbewegung der katholischen Kirche ihm gleich vorwirft, gegen die gleichgeschlechtliche Ehen und Schwangerschaftsabbrüche. Ich habe so viel Angst davor, dass der Mann irgendwie jetzt in Engen getrieben wird. Also es ist ja so, in der Tat, das müssen wir ja klar dazu sagen, dass er in seinen Positionen, soweit man das jetzt, wir plappern ja alles nach, was wir irgendwo gelesen haben. Wir kennen den ja nicht. Richtig, also man hat gelesen, auch in seriösen Medien kann man lesen, dass er natürlich gegen die Homo-Ehe ist. Er ist natürlich dagegen, dass homosexuelle Kinder adoptieren können. Er ist gegen Verhütungsmittel. Also die ganze Sache, die uns immer schon geärgert hat, die verteidigt er offensichtlich knallhart, genauso wie der andere Papst, wie man zu lesen hat. Ich weiß es ja nicht, was hinterher dann rauskommt. Jürgen, sind wir ehrlich, wenn die Karre in den Dreck gefahren ist, kann man nicht mal eben schnell einen Ruck geben und die Karre ist wieder aus dem Dreck raus. Genau, deswegen wollen wir ihm Zeit lassen. Die katholische Kirche, innerhalb der letzten 2000 Jahre, wo sie stehen geblieben ist, irgendwo im Mittelalter, und sich nur in eine Richtung äußerst weltlich weiterentwickelt hat, nämlich im Reichtum. Ja, allerdings, das ist ein guter Satz, ja. Dass das jetzt nicht von heute auf morgen, ich meine, der Mann, der ist gerade mal 30,5 Stunden im Amt. Ja. Aber wir haben ja alle schon erlebt, wie ein einzelner Mensch ein Weltreich innerhalb von kürzester Zeit hat ganz anders dastehen lassen, nämlich Gorbatschow. Vielleicht wird er der Gorbatschow des Vatikans. Das wäre meine Hoffnung. Andererseits muss man ehrlich sagen, die katholische Kirche hat es auch in 28 Jahren Papst Johannes Paul II erlebt, wie sie eigentlich in der langen Zeit stehen bleibt. Mhm. Beziehungsweise sich also Stück für Stück zurückentwickelt. Was waren für Hoffnungen an Johannes Paul II., der in 28 Jahren nichts bewegt hat. Nun gibt es ja auch heute, muss man auch mit Vorsicht so wiedergeben, war in den Zeitungen zu lesen, Argentinien hatte eine üble Zeit von Mitte 70 ungefähr bis Mitte 80, da gab es eine Militärdiktatur. Und es gibt einige Menschen in Argentinien, die warfen dem neuen Papst vor, dass er in irgendeiner Weise etwas mit den Machthabern gekungelt hat. Ich sage das alles sehr vorsichtig, weil man weiß es nicht. Es gibt nur so Vorwürfe, kommen aus Argentinien. Was sagst du dazu? Ich meine, dass wir Deutschen da vielleicht am besten ganz klipp und klar die Klappe halten. Verzeih mir, dass ich das sehr böse sage. Wir sollten, was Gläubige oder was Christen anbelangt und irgendwann mal passiert ist, sollten wir vielleicht nicht ganz so auf die Goldwaage legen, wie viele evangelische Pasteure, katholische Priester haben in einer sehr unsäglichen Zeit mit der Stasi zusammengearbeitet und der Stasi zugearbeitet. Nicht nur der Stasi, auch den Nationalsozialisten. Bitte? Auch den Nationalsozialisten. Na, selbstverständlich, nur man sollte aber schlussendlich bitte von einem christlichen Grundsatz ausgehen. Eine Chance hat jeder verdient. Gut. Und vielleicht sollte man auch verzeihen, wenn Christus unsere Sünden, was wir Christen ja glauben, wenn Christus unsere Sünden uns Menschen verzeiht, dann sollten wir Menschen noch erst recht in der Lage sein zu verzeihen. Wenn man bekennt. Richtig. Ja. Richtig. Michael. Und ich glaube, das tut er. Ja. Und er wird dazu auch noch Gelegenheit haben, denke ich, sich zu äußern. Also das ist wirklich eine spannende Entwicklung jetzt im Vatikan, finde ich, mit dieser Personalie. Das heißt, wir werden alle sehr viel und genau hinschauen, was da passiert, was er sagt, welche Schriften er rausgibt und so weiter. Natürlich. Und ich meine, vielleicht ist er auch ein gutes Bindeglied zwischen Päpsten aus reichen Nationen. Mhm. Und vielleicht ist dann sein Nachfolger wirklich mal der Mensch aus Latein, aus Afrika, aus Asien, in so Manila oder sowas. Lass uns jetzt noch nicht über seinen Nachfolger schon wieder sprechen. Nein, das ist richtig, aber dass er ein hervorragendes Bindeglied der Geschichte sein kann. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und Michael, davon bin ich überzeugt, dass er das wirklich hervorragend machen wird. Danke für deinen fundierten Anruf und wir halten die Augen auf, ne? Auf jeden Fall, wir werden es sehen. Danke, Michael, alles Gute für dich. Alles Gute für dich. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Wie seht ihr das? Seht ihr das genauso, wie Michael gerade gesagt hat? Seid ihr auch begeistert oder sagt ihr vielleicht, oh Gott, ja, das ist jetzt ein bisschen netter alles, aber im Grunde wird sich nichts ändern und vielleicht ist dieser Papst sogar noch schwieriger angreifbar, weil er nach außen so nett ist, aber innerlich vielleicht knallhart genau die Sachen so durchzieht, wie Benedikt auch. Denkt ihr das so? Ich frage euch. Vielleicht denkt ihr auch ganz anders. Also 0800 220 50. Nadine, 28, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nadine, über was reden wir beide? Ich rufe wegen dem Thema von gestern an. Ah. Extremfans. Extremfans. Du bist ein extremer Fan. Absolut. Jetzt bin ich gespannt, von wem oder von was? Von My Little Pony. Von was? My Little Pony, mein kleines Pony. Ah. Das sind diese kleinen Figürchen mit den Barbie-Puppen-ähnlichen Haaren. Das dürfte man so aus der Kindheit noch kennen. Aber ich kenne es auch nur so, aber ich kenne es nicht genauer. Ja, genau. Also ich bin praktisch ein Fan von der aktuellen Serie, die auch im Fernsehen läuft. Ja, ich höre gerade, wir haben auch ein Bild. Richtig. Ja. Genau. Das zeigt praktisch meine ganze Sammlung, die wir so, also ich und mein Partner zusammen angesammelt haben. Also ich kann es jetzt von der Ferne, weil mein Monitor ein bisschen weit weg steht, ja, gar nicht ein großes Bild. Richtig sehen. Da sind 7000 kleine Ponys in bunten, lustigen Farben oder was? Richtig, genau. Das ist so. Und das ist eine Zeichentrickfilmserie. Ja, richtig. Eine Kinderserie. Ja, richtig. Und da geht es um viele Ponys, die lustige und traurige Sachen erleben. Und genau, die mit ihrer Freundschaft praktisch gemeinsam den Alltag erleben und meistern müssen. Da gibt es spannende Geschichten und traurige Geschichten. Genau, aber richtig. Aber es kommt, geht immer gut aus, weil es für kleine Kinder ist. Es ist, im Endeffekt geht es natürlich immer gut aus, aber es wird durchaus auch mal Spannung aufgebaut und auch mal ein Problem zieht sich auch mal länger hin. Wo läuft das denn zurzeit im Fernsehen? Auf Nickelodeon. Ah, ja gut, das ist nicht gerade mein oberster Kanal. deshalb sehe ich das dann nicht. Ja. Von sowas bist du mit 28 ein Fan? Ja, das ist aber bei mir allgemein so. Ich mag viel rosa und Kitsch und niedlich und das auch schon seit jüngsten Jahren. Das ist so der Grund, warum ich dazu gekommen bin. Da gibt es, ich kann das gar nicht richtig erkennen hier auf dem Foto, da gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Accessoires, ne? Ja, richtig. Da gibt es von Haaraccessoires über, wir haben Bettwäsche, wir haben Trinkbecher, das gibt es ganz viele Alltagsgegenstände. Ach, alles im Pony-Look. Genau. Und du sagst wir, wer ist wir? Mein Freund, der ist auch My Little Pony. Nein. Doch, wir haben uns praktisch auch darüber kennengelernt. Über My Little Pony. Ihr habt euch über diese Serie My Little Pony kennengelernt? Genau. Wie das? Es gibt eine Community, wo sich die erwachsenen Fans, also ich muss ein bisschen das erklären, damit du das auch verstehen kannst. Gerne. Also, es gibt momentan zu 85% weltweit erwachsene Fans dieser Serie. Also es gibt mehr erwachsene Fans als Kinder. Nur von dieser aktuellen Staffel, wo gemerkt. Und das gucken auch Männer? Ja, das gucken eigentlich nur Männer. Es sind über 70% Männer und 30% Frauen. Aber da würde ich sagen, das sind Schwule, die das gucken. Ja, das ist aber ein böses Vorurteil. Das ist ein ganz böses Vorurteil. Das gucken heterosexuelle Männer? Ja, sehr. My Little Pony? Ja, richtig. Das glaube ich nicht. Doch, es gibt in Amerika eine riesengroße Convention und noch eine viel größere Community als in Deutschland. Allerdings hat sich das jetzt innerhalb von einem Jahr in Deutschland auch wirklich, ich glaube, 5- oder 6-facht. Also wir sind jetzt so 10 bis 15.000 in Deutschland. Also ich kann ja in gewisser Weise verstehen, dass Mädels irgendwie darauf abfahren, Mädels finden Ponys und Pferde so immer toll, und wenn sich das dann so ins Erwachsensein hineinzieht, kann ich auch noch verstehen. Aber warum gucken Jungs das und Männer? Ich vermute selbst, dass das so ist, dass genau dieses Vorurteil das Problem ist, was gegen Jungs immer wirkt, dass man immer nur starke Serien gucken muss. Klar, oder sich Action, mit Fußball. Genau. Autorennen. Genau. Aber nicht My Little Pony. Nein. Die Serie gibt eben genau das, was ich glaube, in den Männern irgendwo auch drin steckt. Also der Leitspruch der Fans ist Love and Tolerance. Natürlich. Das leben diese Fans auch untereinander aus. Das spricht den zarten und weichen Kern der Männer an. Genau, so, richtig. Jetzt erklär, wie du deinen Freund kennengelernt hast. Ja, das war über eine Community, haben wir uns praktisch schon in einem Forum haben wir miteinander geschrieben, dann wurde ein Treffen organisiert und auf dem Treffen habe ich ihn dann kennengelernt. Das ist ja verrückt. Also Fans haben sich gefunden auf der Basis von My Little Pony. Ja. Sehr viele Fans, genau. Wie lange seid ihr zusammen? Ein Jahr. Und wohnt auch schon zusammen? Wir wohnen auch schon zusammen, und Ich würde wahrscheinlich tot umfallen, wenn ich in eure Wohnung käme. Wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, wir haben sogar Bettwäsche. Also von daher. Wie sieht denn das Wohnzimmer aus? Hier ist es noch relativ, ich sag mal, human, aber es sind eigentlich überall Pony-Sachen. Also es zieht sich praktisch durch die ganze Wohnung, außer vielleicht im Badezimmer, da ist nichts. Was macht denn dein Freund vom Beruf? Der ist Sicherheitstechniker. Sicherheitstechniker? Also auch nichts, wo man ich hätte jetzt erwartet. Friseur gedacht. Nein, er muss Entschuldigung, wegen der Klischees. Bewachen. Also von daher ganz im Gegenteil. Wie? Und dann sitzt ihr dann zu Hause bei euch im Wohnzimmer und guckt diese gar lustige und süße Zeichentrick-Filmserie? Zusammen, genau, ja. Jeden Tag, ihr könnt euch ja irgendwie auf DVD angucken oder wie auch immer, wo ihr speichert. Genau, je nachdem, wo es jetzt halt zu bekommen ist, genau. Also entweder direkt über das amerikanische Fernsehen oder im deutschen Fernsehen. Genau. Guckt ihr jeden Tag? Nein, das kommt wöchentlich. Also in Deutschland kommt es täglich, aber in Amerika, wo wir eigentlich, wir gucken die halt im Originalton, da kommt es wöchentlich. Und ihr schaut wirklich dann auch nur wöchentlich? Ja. Und also wenn wir jetzt Lust haben, uns eine Folge anzugucken, das heißt natürlich auch öfter mal, dann wird die einfach angemacht und angeguckt, dann halt auf DVD. Das ist ja nicht das Problem, genau. Und über was spricht man denn dann, wenn man die Serie gesehen hat, wenn man eine Folge... Ja, über die Ereignisse, was den Ponys passiert ist. Also es gibt diese 6 Hauptponys praktisch in dieser aktuellen Staffel. Die sind halt die Hauptcharaktere. Und jeder hat da natürlich seinen Favoriten. Das hat man auch auf dem Bild von mir gesehen, dass meins dieses bunte blaue Pony ist halt mein Favorit. Und wie heißt das? Rainbow Dash. Oh, schön. Und dein Freund, welches Pony mag der am meisten? Rainbow Dash. Oh, wie süß. Ja, wir sind da einer Meinung. Genau. Und da wird sich halt darüber unterhalten, was ist dem Pony passiert? Und musste man vielleicht auch irgendwie mitfiebern, mitfühlen? Ist da irgendwas in dem Leben passiert, was dem Pony jetzt auch was verändert hat? Da aber wird also wirklich intensiv drüber gesprochen. ihr seid noch ganz bei Trost. Ja, es war alles im grünen Bereich. Wir sind ganz normale Menschen. Wie lange machst du das schon, Nadine? Wie lange bist du Fan von dieser Serie? 2 Jahre. Ach so, länger noch nicht? Nee, also die aktuelle Staffel gibt es jetzt seit Ende 2009. Die aktuelle, aber es gab ja vorher auch schon welche. Die interessieren mich aber nicht. Mich interessiert wirklich nur diese aktuelle Staffel. Das andere ist mir dann auch zu, also da sind vielleicht die Merchandise noch süß, aber die Serie an sich, da habe ich keinen, das bringt mir nichts, das anzugucken. Das ist halt wirklich für ganz kleine Mädchen ausgelegt. Ja. Und das ist ja bei dieser jetzigen Staffel ist das ja nicht so. Ist schon anspruchsvoller, ist schon für Ältere. Das ist von der Zeichnerin, die auch die Powerpuff Girls zum Beispiel gemacht hat. Also die hat das auch wirklich gezielt darauf angelegt, die Erwachsenen anzusprechen und es hat funktioniert. Aber kannst du vielleicht uns, die wir da so relativ jetzt wie die Ochsen vor dem Berg stehen, mal erklären, was dich an dieser Serie mit den Ponys so fasziniert? Die Geschichte auf jeden Fall der einzelnen Charaktere, wie das dargestellt wird, diese Welt, die sehr, sehr, sehr weites auch Spektrum bietet, in das man eintauchen kann. Das ist halt, das hat alles unheimlich viel Tiefe, was man gar nicht von so einer Kinderserie erwartet. Also es ist schon fast, ich lese auch sehr viele Bücher und es ist schon gut zu vergleichen mit einem sehr guten Buch, wo man auch gut eintauchen kann. Wenn du dich mit deinem Freund darüber unterhältst, hast du gerade schon gesagt, dann unterhaltet ihr euch über den Ablauf einer Folge zum Beispiel? Zum Beispiel. Aber wenn ihr gerade mal keine Folge gesehen habt, was und wie redet ihr sonst so darüber? Das kommt ganz drauf an, was jetzt gerade ansteht. Also wenn wir zum Beispiel neues Merchandise haben in Deutschland, da erscheint ja auch immer wieder aktuelles Merchandise, dann unterhalten wir uns, wo finden wir das, was kaufen wir als nächstes, wo suchen wir wirklich auch explizit danach. Das ist auch ein sehr wichtiger Teil in unserer Beziehung. Ja. Also das Sammeln, wir sind die Jäger und Sammler. Also wie viel Geld ungefähr, meinst du, habt ihr schon ausgegeben? Wir haben fast alles, was in Deutschland so an Merchandise rausgekommen ist. Also ich würde, wenn ich jetzt tippen müsste, schon sagen, so 3.000, 4.000 Euro wird es schon sein. Und ist dein Freund auch erst seit 2 Jahren dabei? Nee, kürzer. Er ist jetzt seit ein Jahr und vielleicht noch ein paar Monate, ein Jahr, ach, drei Monate. Dann war er gerade frisch dabei und hat ihn kennengelernt. Ja, genau, war richtig frisch dabei, richtig. Die meisten Sachen sind bei euch im Schlafzimmer? Im Flur. Weil wir haben einen großen Aufsteller und das steht im Flur. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, jeder, der reinkommt, weiß direkt Bescheid. Das ist ja Wahnsinn. Bist du auch berufstätig? Ich bin Mama, ich kann noch momentan nicht arbeiten. Ah, das heißt, da wird schon ein neuer Fan rangezogen, ja, quasi. Ja, ist schon. Passiert, ist auch ein Junge und ist auch schon ein Fan. Ja gut, das kann man dann ja auch so verstehen. Wenn ihr Besuch bekommt von Freunden oder von Verwandten, was sagen die? Ja gut, das kommt absolut drauf an, wer hier zu Besuch kommt. Also meine Familie, mein Freundeskreis, die kennen mich gar nicht anders als mit süß und kitschig. Da ist das eigentlich kein Problem. Mhm. Bei dem Bekannten und Freundeskreis von meinem Freund sieht das halt anders aus. Die meisten männlichen Freunde, die er hat, die sind halt doch eher kritisch oder stellen ihn halt auch manchmal als schwul dar. Das sind dann aber nicht unbedingt die Freunde. Ja. Und das ist halt dieses Vorurteil, womit man sofort zu kämpfen hat. Natürlich. Siehst du, ich habe gerade damit auch noch angefangen. Ja, das ist normal. Entschuldige, also wir sind es gewohnt. Mensch, ja. My Little Pony. Genau. Die große Attraktion für Nadine. Und ja, nicht nur für mich. Nein, natürlich nicht. Nein, für viele Leute offensichtlich. Das habe ich genau, jetzt gelernt. Aber wir sind halt wirklich, glaube ich, so richtige Hardcore-Fans. Also auch wirklich hinter jedem Merchandise hinterher. Und jede Folge muss sofort geguckt werden. Also, siehst du, gibt es da auch Kleidung irgendwie? Ja, es gibt jetzt aktuell zum Beispiel bei Modeketten hier in Deutschland auch Kleidung, Kinderkleidung zwar, aber ich passe da sogar teilweise rein. Und das kaufst du dir auch dann? Ja, das kaufe ich mir auch und ziehe es mir an. Genau. Hat man ja auch auf dem Bild gesehen. Ja, genau. Das sind dann T-Shirts sind das. Söckchen vielleicht mit lustigen Bildern drauf. Das wäre schön, aber leider gab es das bis jetzt noch nicht. Meistens sind es leider nur so T-Shirts oder Pullover oder Jacken. Das ist so das, was bisher so gängig rausgekommen ist. Liebe H&M und C&A und wie alle heißt, das ist doch eine Geschäftsidee. Bitte. Ich wäre sofort dabei. Nadine, das ist, das habe ich auch, sowas habe ich auch noch nie gehört. Dann ja, ist ja gut, dass ich angerufen habe. Dann ist das sehr gut, dass du angerufen hast und du uns das erzählt hast. Ja, schönen Gruß an deinen männlichen und heterosexuellen. Ja, der hört gerade zu, also kein Problem. Ah, schönen Gruß an deinen Freund. Gut. Tschüss. Alles klar, Domia. Ciao. Ciao. Tschüss. My Little Pony. Muss ich mal reingucken demnächst. Stefan, 39, guten Morgen. Hallo? Ja, Stefan, ich höre dich und ich hoffe, du mich auch. Jürgen, bist du das? Ich bin's selbst, ja. Oh, sensationell. ich sehe dich immer ein paar Sekunden später. Ja, schau während des Telefonierens nicht in den Fernseher, das irritiert total. Ja gut, ich drehe mich mal um. Genau, wende dich mal ab, genau. Ja, moin Jürgen. Ja, Stefan. Ich freue mich sehr, dich zu sprechen und ich habe dich in der Talkshow gesehen und ich fand das ganz toll, was du zu unserem ehemaligen Papst gesagt hast, dass du gesagt hast, da das sollte vielleicht einfach nur Bruder Josef sein. Ja, genau. Das fand ich einen sehr guten Einwand, eure Heiligkeit und bla bla. Abgesehen davon finde ich das auch gut, dass endlich mal ein Anglo-Amerikaner, also du, ein Latino-Amerikaner genau. Da endlich mal Papst. Also du rufst auch zum Thema Papst an. Nein, nein. Ich habe Blut erbrochen. Das Blut erbrochen? Ja, gewaltig. Also wann? Wahrscheinlich das alte Magengeschwür wieder und ich bin im Moment sehr im Stress. Moment, wann hast du den Blut erbrochen? Das war das erste Mal 2008. Und aber jetzt wieder, oder wie? Ja, jetzt gerade vor anderthalb Stunden Ach ungefähr. So. Und ich bin patchworkmäßig mit meinem Sohn hier und mein Sohn ist hier gerade, der ist 14 Jahre, schläft hier. Mhm. Und du machst jetzt natürlich Sorgen, wenn du das gerade erbrochen hast, da kriegt man ja Angst, wenn man Blut erbricht. Ja, ganz gewaltig, ja, natürlich. Und was war das im Jahre 2008? War es schon mal und da ist es diagnostiziert worden als Magengeschwür? Ja, das ist ein Magengeschwür und das ist wohl, wie es aussieht, genau an dem, man hat da so einen Schließmuskel oben am Magen. Ja, dran. Genau. Und da ist das wohl aufgebrochen und wahrscheinlich schon jetzt schon wieder, ne? Ja, was hat man denn damals dagegen gemacht? Damals habe ich angerufen und bin dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und da hat man mich einfach da 5 Tage liegen lassen und natürlich Magenspiegelung gemacht und dann wurde das. Du hast da sicher Medikamente bekommen oder hat man dich operiert oder was hat man gemacht? Nee, operiert hat man mich nicht. Also das wurde einfach so, das vernarbt dann und dann ist es wieder gut. Und du hast Medikamente bekommen? Ja, und die muss ich ja, eigentlich muss ich die regelmäßig nehmen, mache ich aber nicht, weil ich weiß, dass da eben jetzt an diesem Schließmuskel so ein bisschen was offen ist und das drückt immer ein bisschen hoch und dann hat man da eben so seine, Moment mal. Ja, Moment mal. Das war damals 2008 was Schlimmes. Du warst im Krankenhaus und dann hast du das in all den Jahren jetzt nicht nochmal untersuchen lassen? Doch, also wir machen jetzt fast jedes Jahr eine Magenspiegelung. Mhm. Und wann war die aufgebrochen, letzte? So übel aufgebrochen wie jetzt ist das. Wann war denn die letzte? Die letzte war letztes Jahr. Ja, wann denn so ungefähr? Also September irgendwie. Ja, und da war noch alles in Ordnung? Ja, ja, das ist eben so, dass da oben immer was rausdrückt und da hat man immer so ein Sodbrennen. Also die Säure kommt ja immer hoch. Verstehe. Und so ein bisschen, aber. Aber das heißt ja, wenn es jetzt heute wieder so schlimm war, dass du nur wirklich spätestens morgen dich mal zum Arzt begeben solltest. Ja, das ist. Aber normalerweise würde ich das ja heute Nacht machen, aber. Heute Nacht noch. Ich kann ja meinen Bengel hier nicht. Ja, okay. Das Theater und so, das okay. Wollen wir uns ja. Aber ich denke, das ist eher eine seelische Geschichte. Also du stehst sehr unter Stress in deinem Leben? Ja, ich fahre eigentlich LKW und auch eine Sache, die saisonbedingt ist, ich mache hier mit Sand und Kies und sowas. Mhm. Und ja, jetzt dann wirst du Mitte Dezember vor die Tür gesetzt und dann fängt das irgendwann April wieder an. Mhm. Und wenn ich mich jetzt krank schreiben lasse, dann, naja, du kannst ja rausgucken, im Moment ist das ja ziemlich kalt, aber wenn es dann wieder losgeht und ich bin krank geschrieben, dann bin ich eben raus. Verstehe. Aber deswegen habe ich auch irgendwo ein bisschen Angst. Aber trotzdem, Stefan, da gibt es keinen Hin und Her. Du musst morgen zum Arzt gehen. Naja. Es könnte ja auch irgendwas noch Schlimmeres sein. Das muss man dann schnell behandeln. Naja, das war schon sehr. Also ich habe da, ich habe meine Püppi da und der habe ich da ein Foto geschickt vom Waschbecken und so. Also das ist echt schon nicht angenehm. Also wie ist das? Du lebst von der Mutter deines Kindes getrennt? Ja. Mhm. Ja, ich habe auch noch eine Tochter und da läuft das ganz, ganz schlimm. Also ich habe... Du hast mehrere Baustellen in deinem Leben. Ach, gewaltig, das höre ich, das höre ich schon raus. Und das schlägt natürlich auch, auf den Magen auch. Ja, auch mit meiner Püppi, das liegt mir sehr am Herzen. Püppi ist deine Freundin? Ja, ja, ich nenne sie jetzt mal Pippi. Ja, ist schon klar. Okay. Muss ja nicht jeder, aber und die, das ist ein großer Anteil da. Und ich hatte Schwierigkeiten, auch meinen Sohn bei mir zu behalten, weil zwischen, ich sag mal, da wo ich, wir haben eine Zeit ausgesetzt, mhm, und da wo Weihnachten und diese ganzen Geschichten und so, mhm, und das alles alleine, ja, und dann auch noch arbeitslos, ich habe den kompletten Tag umgedreht, also, mhm, Tag zur Nacht gemacht, mhm, und ich habe deine Sendung natürlich regelmäßig gesehen und aber Stefan, ist mir klar, dass du irgendwo musst du sich ja Luft machen, dass du dann deine Probleme mit dem Magen hast und dass da vielleicht jetzt wieder was entstanden ist. Naja, der Stress wandert ja irgendwo hin. Ja, da sagst du was, ja. Also, wir vereinbaren jetzt mal, dass du morgen zum Arzt gehst. Das musst du mir versprechen. Ich gebe mir, ja. Bitte mach es. Weißt du, wenn du komplett flach liegst, dann fliegst du ganz raus und dann kannst du für dein Kind gar nichts mehr machen. Na, deswegen, du musst schon was unternehmen. Und wegen der ganzen anderen Sachen, da sind ja so viele Baustellen, die du mir jetzt hast nur angedeutet. Ich kann sie gar nicht aufzählen, Jürgen. Ich kann sie wirklich nicht aufzählen. Ich glaube. Aber deshalb rufen wir dich jetzt nochmal zurück und da haben wir ein bisschen mehr Zeit im Hintergrund. Vielleicht können wir dir doch noch ein paar gute Ratschläge geben. Das wäre ganz in Ordnung. Und wie gesagt, danke. Also das mit unserem Papst, mit unserem alten Papst, das war schon eine gute Idee mit Bruder Josef. Ja, danke Stefan. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ich sehe. Und grüß den Elch. Das mache ich. Tschüss. Ciao. Alles klar. Tschüss. Gilderim ist hier. 26. Guten Morgen. Ja, hallo. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, genau. Gildirim, das ist ein türkischer Name? Genau. Gildirim, du machst bitte den Ton von deinem Fernseher oder Radio ganz aus. Habe ich. Sehr gut. So, jetzt sind wir beide dran. Über was sprechen wir? Es geht darum, ich habe ein Problem. Mhm. Und zwar, bin ich homosexuell. Ja. Du bist Türke. Und genau, mhm, ich bin türkischer Abstammung, bin hier geboren, hab hier alles gemacht. Ja. Und hatte auch eine Beziehung, die ging ja auch 3 Jahre lang fast. Mit einem Mann? Mit einem Mann, genau. Heimlich, vermute ich mal. Ja. Ja. Und nach 2,5 Jahren, ne, habe ich das ja meinem Bruder erzählt. Mhm. Und der hat es noch relativ ganz gut mitgenommen, also war okay, hat gesagt, kein Problem, ist so. Ja, hat er so locker reagiert? Ja. Relativ locker. Relativ locker, weil ich habe ihn besucht. Ist er älter als du? Ja. Wie viel? 3 Jahre älter. Ja. Bin der Jüngste der Familie. Wie viele Kinder gibt es? Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 6 Geschwister. Große Familie. Ja. Und so, jetzt der Bruder. Der Bruder weiß es jetzt. 6 Geschwister, ein Bruder und ich bin der Jüngste. Also mhm, quasi 8. Ach so. Mhm. Ja, der Bruder weiß es. Mittlerweile, ich werde das mitbekommen, aus einem dummen Zufall, aber nur. Was sagt die Schwester? Die war total dagegen. Mhm. Oder ist dagegen. Hat die dich direkt dann angesprochen und hat dich zur Rede gestellt? Ja. Und hat mich auch teilweise bedroht, sag ich mal. Aber das hat mir wiederum gelegt, jetzt im Moment. Also bisher wissen es jetzt die Schwester und der Bruder. Genau. Mhm. Ja, aber dem Bruder habe ich mir anvertraut, der hat nicht gesagt. Genau. Das weiß ich. Hat denn die Schwester jetzt nicht irgendwie weiter gequatscht an die anderen oder an die Eltern? Hat sie nicht. Mhm. Aber sie hat mich halt bedroht. Was heißt das? Was bedroht? Doch, kann man so sehen. Was heißt das? Schon. Bitte? Bedroht schon. Ja, wie droht sie denn? Dass sie das alles erzählt und jedem das erzählt und alles andere auch. Also sie erpresst dich quasi. Genau. Wann will sie es denn den anderen erzählen? Stellt sie eine Bedingung oder setzt sie dich irgendwie unter Druck? Eine Bedingung stellt sie ja nicht. Die sagt nur, das ist nicht so. Das ist nur eine Vision oder ein Traum von mir oder so, keine Ahnung was. Also so eine. Ach so, sie unterstellt dir, der du ja schon eine ganze Weile mit einem Typ zusammengelebt hast, das ist überhaupt nicht so, das bildest du dir nur ein. Genau. Das sagt sie, obwohl du ein Mann von 26 Jahren bist. Genau. Und die sagt auch, das stimmt auch nicht so, was du bist. Das ist alles nur, ich sag immer, ein Bullshit oder so. Mhm. Ja, aber wir waren 3 Jahre zusammen. Halt mal den Hörer still. Halt mal den Hörer klarer und stiller, sonst blubbert das so. Bitte? Ich sag, du sollst mal deinen Hörer stillhalten, sonst knackt das immer zu. So. Also ich bin mal total aufgeregt, tut mir leid. Ja, ist schon okay. So, also sie sagt zu dir, das bildest du dir nur ein. Und jetzt? Ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Jetzt im Nachhinein sagt sie zu mir, ist alles gut. Du bist nicht so. Ich spreche mich im Moment auch nicht drauf an. Mhm. Und versucht mich mit Frauen zu vermitteln. Ist das ätzend? Ist das ätzend? Wie alt ist die Schwester? Wie alt ist die Schwester? Die ist schon eigentlich schon 30. Und die ist auch, sagen wir, die ist eigentlich ganz normal so. Also kein Kopf drunter und sowas, ne? Naja. So, jetzt aber ist ja die, sie versucht das halt zu machen. Ich verstehe. Also erstaunlich ist ja, dass dein Bruder da lockerer ist als sie. Ich hatte es jetzt eher umgekehrt erwartet, aber bei euch ist das ja immer so. Jetzt finde ich meine, du bist ja völlig im Klaren, dass du bist nun mal schwul. Ja. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Ich glaube nicht. Ja. Im Moment hast du aber keinen Freund. Nicht mehr, nein. Warum habt ihr euch getrennt? Getrennt haben wir uns aus dem Grund, er hat mit meiner Frau betrogen, gleich nach einem halben Jahr. Er hat dich mit deiner Frau betrogen? Mit seiner Ex-Freundin sogar. Hat er dich betrogen? Ja. Okay, also ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, ob du dich von ihm getrennt hast auf Druck. Ja, haben wir. Nein. Ich wollte wissen, ob du dich getrennt hast auf Druck deiner Schwester hin. Das ist nicht der Fall. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe auch zugehalten. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie verhältst du dich? Wie verhältst du dich? Ich sage dir, du bist ja schon sehr weit gegangen. Du hast es deinem Bruder gesagt, deine Schwester hat es irgendwie rausgekriegt. Jetzt musst du kämpfen. Jetzt ist Krieg. Das heißt, ja. Ich würde mir an der Stelle verbeten, dass sie sich da in dein Leben einmischt. Das geht die gar nichts an. Sie hat das zu akzeptieren, was du bist. Und darüber gibt es auch nichts zu diskutieren. Und wenn sie dich bedroht im Sinne, dann sage ich es allen. Ich glaube, da musst du den bitteren Weg gehen und ihr antworten, dann sag es. Ja gut, sie weiß es ja. Meine Eltern müssen es nicht. Ja eben, die Eltern müssen es nicht. Und ich würde ja gerne sagen wollen, aber sehr gerne. Das bedrückt mich auch sehr viel. Du würdest es gerne sagen wollen? Ja. Ja, dann sag es doch deinen Eltern, dann hat die Schwester doch gar keinen Zugriff mehr auf dich. Aber es geht leider nicht. Warum geht es nicht? Weil die Mutter schon dreimal Bandscheibe hatte und ein Herzproblem jetzt mittlerweile hat. Naja, die Bandscheibe ist nicht so schlimm, was diese Probleme. Ja. Die Herzprobleme kommen dazu. Wie schlimm sind denn die Herzprobleme? Ja, das weiß ich genau auch nicht, weil ich ja kein Arzt bin. Aber davon abgesehen kommt jetzt zu, jetzt hat mein Vater von einem Jahr vom ist er auf einmal auch blind geworden. Mhm. Und da wir sind ja ein bisschen eine große Familie. Wie alt sind denn deine Eltern? Die sind schon, mein Vater ist schon 75. Mhm. Und meine Mutter ist 65. Mhm. Und das Ganze hat auch ein anderes Problem. Ich habe eine Ausbildung angefangen, zweimal. Dreimal? Zweimal. Ja. Die ich abgebrochen habe. Warum? Also was ich abgebrochen habe, beziehungsweise die ich vernachlässigt habe. Ja. Und ja. Warum hast du? Einfach nur dem, ja genau, warum? Wegen Alkohol und sowas. Ach, Alkoholprobleme hast du auch? Ja, dadurch, ja. Wodurch? Wegen der Homosexualität? Würde ich jetzt mal so sagen. Ah, verstehe. Also, mein Lieber, das ist aber wirklich, du bist da wirklich in einer schwierigen Situation. Also auch bei allem Respekt muslimischen Familien gegenüber, auch muslimische Familien haben das zu akzeptieren, wenn ihre Kinder schwul oder lesbisch sind. Denn muslimische Eltern, Mütter und Väter lieben ihre Kinder. Und wenn sie und zur Liebe. Lieben unsere alle Kinder, klar. Ja, und zur Liebe gehört auch die Akzeptanz der sexuellen Identität. Jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen um dich, muss ich dir ehrlich sagen, auch mit deinem Alkohol. Ich möchte, dass wir uns jetzt ein bisschen Zeit lassen, um uns mit dir zu beschäftigen. Das wollen wir jetzt mal nicht so in ein paar Minuten hier auf dem Sender machen. Deshalb bitte ich dich. Ja, aber ich bin froh, dass ich da war. Ja, ich will dich nicht abwimmeln. Ich will dich nur bitten, aufzulegen. Ich bitte dich nur aufzulegen und dann melden wir uns nochmal bei dir und dann gucken wir mal in die Details. Okay? Okay. So machen wir das und ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Tschüss. Tito, ich mag dich auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, Matthias ist hier. Matthias ist 28. Hallo, Matthias. Hallo? Hallo Matthias. Moin. Du hast mich auch angerufen. Ja, das wäre krass, dass ich jetzt mal dran durchgekommen bin. Ja, Matthias, bitte den Ton von dem Fernseher oder Radio ganz ausschalten. Habe ich jetzt gemacht. Sehr gut. Um was geht's bei dir? Ich bin gerade total aufgeregt und weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alles sagen kann. Wir können es ja mal versuchen. Fang mal vorsichtig an. Um was geht's denn so grob? Ja, das geht halt darum, ich darf meine Tochter nicht sehen. Mhm. Wer verbietet das? Meine Ex-Freundin. Ja, wie alt ist die Tochter? Die wird jetzt 4. Ja, und warum darfst du sie nicht sehen, die Tochter? Weil wir damals ganz viel Streit hatten, schon während sie schwanger war. Und halt deswegen. Mhm. Und sie halt einen neuen Freund kennengelernt hat oder andere neue Freunde kennengelernt hat. Wer hat denn das Sorgerecht? Sie, das alleinige auch. Oh, da hast du natürlich schlechte Karten. Ja, richtig schlechte Karte. Wie alt ist das Kind? Das Kind ist 4 Jahre. Ich wollte fragen, wie lange du das 4 Jahre alte Kind nicht gesehen hast? 3,5 Jahre. Ja. 3,5 Jahre. Mhm. Wie reagierst du denn darauf? Das ist ja nur eine schlimme Situation. Was machst du? Ja, ich trinke ab und zu. Du trinkst? Ja, dann das ist ja nur keine Lösung. Nee, klar. Hast du jetzt gerade auch getrunken? Nee, heute habe ich nicht getrunken. So, da kannst du dir natürlich völlig abschminken, dass du Zugang zu dem Kind bekommst, wenn du besoffen bist. Ja, sicher, aber das habe ich mir irgendwie manchmal sowieso schon abgeschminkt. Außer trinken, was machst du denn noch? Wie meinst du das jetzt? Wie noch? Naja, versuchst du irgendwie deine Ex zu überzeugen? Sprichst du noch mit ihr? Schreibst du Briefe? Ich schreibe ab und zu mal über Facebook oder so, aber die antwortet nicht und hat mich überall geblockt. Mhm. Und wann hast du deine Ex das letzte Mal gesehen? Vor Gericht. Vor Gericht? Ja, das letzte Mal vor 14 Tagen ungefähr. Wieso wart ihr vor Gericht? Weil ich gegen eine einstweilige Verfügung verstoßen habe. Welche? Was für eine Art von einstweiliger Verfügung? Ja, dass ich darf mich gar nicht bei ihr, ich darf sie gar nicht anrufen. Ah, das klingt aber dann schon heftig. Hast du sie gestalkt? Bist du Stalker? Nö, nicht so richtig, ne? Naja, aber so ohne weiteres gibt es ja dann auch nicht so ein Urteil vor Gericht. Es kommt erst gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung. Da muss ja schon was vorgelegen haben, dass du sie belästigt hast. Ja, das war ja so. Sie nimmt ja gleich alles, jede E-Mail nimmt sie ja gleich als Belästigung auf. Ich sag's nochmal, ich hab's nicht verstanden. Jede E-Mail nimmt sie ja als Belästigung schon auf. Mhm. Und ja, deswegen sehe ich manchmal keinen Sinn, da einen normalen Kontakt herzustellen. Ich verstehe dich so schlecht. Was hast du gesagt? Deshalb versuchst du... Deshalb sehe ich da manchmal keinen Sinn, einen normalen Kontakt herzustellen. Ja. Aber ich meine, da hast du ja nur extrem schlechte Karten. Wenn du schon eine einstweilige Verfügung eines Gerichtes bekommen hast, sich ihr nicht zu nähern. Ja, das ist ja nicht die erste. Das ist schon die zweite einstweilige Verfügung. Ja, Matthias, dann kannst du mir nichts erzählen. Dann musst du der Frau aber massiv auf die Nerven gehen. Ja, massiv, sonst gibt es das nicht. Ja. Halt dich für ausgesprochen dumm und unklug, wie du dich verhältst. So ja, kannst du auf Jahre dann kein Kind vergessen. Wie gesagt, das mache ich ja immer, wenn ich getrunken habe. Ja, warum trinkst du denn? Ja, wegen diesem ganzen Frust. Ja, gut. So eine Perspektivlosigkeit und sowas. Ja, hättest du dich anständig von Anfang an benommen? Ja, aber hätte, wenn und aber, ist ja, ein dummes Gelaber für mich. Ja, gut. Das ist genauso ein dummes Gelaber, oder was du da jetzt anstellst. So jammerst du jetzt rum. Du jammerst jetzt rum in einer Situation, die du dir selbst so, also zumindest nicht alles, aber die Zuspitzung hast du dir selbst eingebrockt. Ja, das ist richtig. Hättest du eine weiße Weste gehabt, wäre es viel, viel... Aber das ist ja das auch. Deswegen bin ich ja auch so wütend auf mich selber. Weil das sind ja alles Sachen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Mhm. Das ist jetzt so und das muss jetzt so bleiben. Aber wenn du jetzt schon sagst, du hast zweimal eine einstweilige Verfügung bekommen, dann hättest du doch beim ersten Mal schon wach werden müssen und sagen, Abschluss, jetzt ist Schluss, jetzt verhalte ich mich ordentlich. Ja, wie gesagt, da kommen nur die Alkoholrückfälle wieder. Und dann... So, erzähl mir mal von dem Alkohol. Wie viel trinkst du denn? Ach, das kommt immer so drauf an. Das möchte ich jetzt gar nicht so am Telefon sagen. Ich weiß noch nicht, wer da zuhört. Naja, es wird schon heftig sein, das vermute ich. Hast du auch noch, gehst du einem Beruf nach? Nee, im Moment nicht. Mhm. Aber ich habe eine Ausbildung während der Haftzeit gemacht. Du warst schon mal im Knast, weswegen warst du im Knast? Ja, auch wegen Bewährungswiderruf, wegen mehreren Kleinigkeiten und dann Bewährung nicht eingehalten, also die Auflagen. Mhm. Also hängst du richtig unten, ne? Kann man sagen. Ja, kann man so sagen. Wie lange warst du denn mit dieser Frau zusammen gewesen, die Mutter deines Kindes? Ach, das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Dann wissen wir ja gleich alle, wer ich genau bin. Mhm. Tja. Wie soll es denn weitergehen? Keine Ahnung. Das weiß ich leider auch nicht. Naja, ich hätte schon mal eine Idee. Na? Welche dann? Naja, Matthias. Wenn du dich ja schon zweimal, ich sag's dir jetzt mal ganz, ganz krass, in die Scheiße reingeritten hast wegen des Alkohols, dann ist ja wohl der Alkohol das allererste, was du von dem du ablassen solltest. Ja. Das allererste. Nix mit Frust trinken und so. Nein. Wie gesagt, das schaffe ich ja auch manchmal ein paar Wochen, aber dann ist der Druck wieder so hoch. Ja. Dann sehe ich wieder irgendwelche Sachen bei Facebook, die ich eigentlich gar nicht sehen sollte. Ja. Wie gesagt, irgendwelche Familienbilder da und... Okay, das ist aber ein Teufelskreis, das musst du ja jetzt schon kapiert haben, dass es dadurch nur noch immer schlimmer wird. Das heißt, du musst aus diesem Alkohol, aus der Alkoholsucht oder aus dem Notpfropfen Alkohol musst du weg. Das geht nicht mehr. Sonst wird es immer schlimmer. Es wird ja immer schlimmer mit dir. Guck dir mal die letzten Jahre an, du bist immer weiter runtergesackt. Ja, aber hast du recht. Als wenn du mich schon jahrelang kennen würdest. Nee, hört sich wirklich so an. Naja, du hast es mir ja auch so erzählt. Das ist keine große Kunst. Nein, nein. Also ich würde dir jetzt erstmal, ich rate dir zunächst mal, Matthias, dass du dir von außen, du hast ja jetzt hier schon mal angerufen, aber dass du dir weiter von außen Hilfe suchst, damit du jemanden hast, der an deiner Seite ist, mit dem, der mit dir sich beschäftigt. Ja. Wer das sein könnte, wie man das macht, dazu rufen wir dich jetzt nochmal an und erklären dir das gleich. Einverstanden? Ja. Alles klar, wunderbar. Gut, Matthias, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich von uns zurückgerufen. Jo, schönen Abend dann noch. Dir auch, tschüss. Jo, tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik Ansgar Machalitzki. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt immer mailen, natürlich. domian@wdr.de. Vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Schreibt die Mail nicht zu lang. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne ab 0 Uhr anrufen. Da sind unsere Leitungen geschaltet unter der bekannten Nummer 0800 220 5050. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.